Und Jahwe redete mit Mose also, sprich zu den Israeliten und gebiete ihnen, wenn ein Weib niederkommt und einen Knaben gebiert, so bleibt sie 7 Tage unrein, ebenso lange, als ihre Unreinigkeit infolge des Monatsflusses währt, ist sie unrein. Am 8. Tag aber ist seine Vorhaut zu beschneiden. Sodann muss sie 33 Tage lang im Reinigungsblute bleiben, sie darf nichts Heiliges berühren und nicht ins Heiligtum kommen, bis die Zeit ihrer Reinigung um ist. Gebiert sie aber ein Mädchen, so bleibt sie auf 2 Wochen unrein, wie bei ihrer monatlichen Unreinigkeit, und 66 Tage muss sie im Reinigungsblute bleiben. Wenn aber die Zeit ihrer Reinigung um ist, mag es sich nun um einen Sohn oder eine Tochter handeln, so soll sie ein einjähriges Lamm zum Brandopfer und eine junge Taube oder eine Turteltaube zum Sündopfer an die Türe des Offenbarungszeltes zum Priester bringen. Der soll sie vor Jahwe darbringen und ihr Sühne verschaffen, so wird sie rein werden von ihrem Blutflusse. Das sind die Bestimmungen in Betreff der Kindbetterinnen, mag es sich nun um einen Knaben oder um ein Mädchen handeln. Wenn sie aber zur Beschaffung eines Schafes zu arm ist, so nehme sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, eine zum Brandopfer und eine zum Sündopfer, und der Priester schaffe ihr Sühne, so wird sie rein werden.